Sommer in Amerika, in San Fernando. Und da sind wir total auf Country abgefahren. Soll ich auch mal gucken. Und da haben wir zwar uns gedacht, wir machen mal ein Country-Stück. Wird denn jetzt um die Fastnachtszeit als Sänger erscheint in unserer Solo-Karriere. Also so wie ich jetzt aussehe, so ist auch das nächste Stück gemeint. Ein Witz.